Ein Türchen. Läuft. Okay. Braucht bitte noch Saft. Das okay, Joko braucht jetzt erstmal nochmal Saft. Wir können ja mal einfach nochmal die Getränke des... Genau, die Getränke des heutigen Podcasts. Heiterscheitern, Folge 2. Wow. Wir haben jetzt so lange Namen. Ja, das erste Mal hatten wir noch keinen Namen. Achso. Brauch noch. Das können wir gleich mit der Vorstellungsrunde verbinden. Steff trinkt heute ein Alsterwasser. Und zwar nicht in der Knolle, sondern in der schlanken 0,5 Liter Flasche. Joke trinkt Wodka mit O-Saft und noch zu wenig Ananassaft. Deswegen brauchen wir jetzt. Deswegen reicht Steff jetzt ein Ananassaft. Toll. Marleen trinkt Becks. Grün, leider. Das ist Jungs-Becks. Ich bin ja ein Mädchen und möchte gerne eigentlich Girls-Becks trinken, aber. Weil das so natürlich. Weil das so meine natürlichen Bestimmung als Mädchen folgt, Becks aus weißen Flaschen bzw. durchsichtigen Flaschen zu trinken. Aber ich bin ja flexibel, bin ja queer, ne? Kann ich auch mal meine natürlichen Bestimmungen. Über den Haufen werfen. Einfach mal ganz. Über den Haufen werfen. Genau, also meine natürliche Bestimmung, durchsichtige Becksflaschen zu trinken, über den Haufen werfen und heute grünes Becks trinken, beziehungsweise Becks aus einer grünen Flasche. Stößchen. Ja, Stößchen. Das ist ein ich bin sehr stolz auf dich. Stößchen. Stößchen? Stößchen. Aus Zonen der Ungewohnheit. Wow, das ist der Untertitel. Und schon haben wir das erste Enjoy the Silence. Ich habe nämlich eine Podcast-Karte gezogen. Vorhin. Von Depeche Mode. Genau, und zwar habe ich nämlich von meiner Femme-Freundin habe ich nämlich ein zum oder nee, ich glaube sogar von beiden. Von meiner Femme-Freundin und von ihrem Liebsten ein Freund von mir habe ich bekommen zum Geburtstag eine Depeche Mode Affirmationskarten-Set. Und das besteht aus kleinen Visitenkarten, auf denen Textzeilen der besten Band der Welt draufgedruckt sind. Davon gibt es ja viele, ne? Nee, das ist ja nur Depeche Mode. Und das kann man ganz wunderbar als so Motti-Karte nehmen. Und ich habe ein Motto gezogen und das Motto war Enjoy the Silence. Total super, wenn man einen Podcast macht. Genau, fand ich auch total super. Habe ich dann aber gleich gedacht, das ist das gleiche wie Joke gedacht, das heißt bestimmt nur, dass wir uns keine Gedanken uns machen müssen über irgendwelche Pausen, die eintreten. Zum Beispiel auch die Pausen, die zwischen den Podcasts liegen. Stimmt. Da fällt mir noch was ein. Zuerst muss ich mich öffentlich und allgemein entschuldigen bei allen Menschen, die mir lieb und teuer sind und die ich falsch zitiert habe, weil ich mich nicht richtig erinnert habe. Es tut mir leid. Was? Ich dachte, du willst sie alle einzeln aufzählen. Ich erinnere mich nicht mehr. Ich werde bei der nächsten kartasischen Ziegelteichrunde eine falsch erinnert, falsch zitiert Runde mit einbeziehen. Das ist wahrscheinlich ganz sinnvoll. Ist das dann so eine Art Buße, oder? Mhm. Okay. Wir hatten Millionen von Rückmeldungen nach der ersten Folge. Ganze 6 Kommentare, ja. Davon 3 von einer Person. Und einer von uns. Und einer von uns und einer Trackback von Steffen. Das kann ruhig noch ein bisschen mehr werden. Wir freuen uns wahnsinnig über Kommentare und wir beantworten auch Kommentare, jawohl. Und wir hatten aber auch ganz tolles Offline-Feedback. Ja, genau. Vielen Dank für das tolle Feedback. Genau, vielen Dank für das tolle Feedback. Katrin und Andrea, vielen Dank für das tolle Feedback. Wir versuchen das mal einzuarbeiten. Genau, unter anderem sind wir aufgefordert worden, mehr Human Kitsch Content einzubringen in das Ganze. Das machen wir jetzt, flechten wir jetzt ein, das machen wir jetzt nicht auf Befehl, das machen wir natürlich so ganz natürlich. Lassen wir das jetzt so einfließen. Ja, so organisch. Ganz organisch lassen wir den Human Kitsch Content einfließen. Bier macht auch so. Luft in der Röhre. Ach so, Luft in der Röhre. Aha. Luft in der Röhre. ich versuche das nicht zu laut oder unter den Tisch. loszuwerden. Ja, super. Also wir haben auch vieles gelernt, wir haben sehr viel reflektiert und wir haben jetzt sozusagen uns quasi von den Schwächen, die wir in der ersten Folge gezeigt haben, verabschiedet und werden jetzt die Stärken nochmal noch mehr pushen und den Ganzen dann noch mehr Raum kriegen. Jetzt haben wir uns aber tatsächlich kein Thema überlegt. Ne? Aber wir wollten uns ja auch kein Thema überlegen. Nee, aber letztes Mal hatten wir ja schon zumindest uns überlegt, dass wir uns über queere Räume unterhalten wollen. Das haben wir ja diesmal irgendwie... Na, es gibt ja noch irgendwie einen Punkt, den ich noch da, der mir noch eingefallen war zu queeren Räumen. Ne? Ja. Nämlich, dass ich ja finde, dass so Freundschaften auch queere Räume sein können. Also so, wenn ich über Räume nachdenke, dann denke ich halt darüber nach, wo ich wie sein kann. Und wenn ich dann über Freundschaften wiederum nachdenke, dann bedeutet das so eine erweiterte Form von Raum. Versteht ihr, was ich meine? So ein bisschen. So ein sehr privater Raum. Ah, wir wollten auch über die privaten Räume sprechen. Naja, ich finde ja, dass... Das muss an der Katze riechen. Das ist ja gut, also das eine ist irgendwie privat und das vermischt sich ja auch dann mit öffentlicheren Räumen. Da, man kennt dann ja auch Leute in den Räumen, in den öffentlichen Räumen. Nee, ich meinte jetzt echt eher, so abgesehen jetzt mal vom architektonischen Raum, also mal einen anderen Raum nochmal zu entwerfen in Form von Gesprächen mit Freunden. Bei denen irgendwie so eine bestimmte Basis schon mal klar ist. Bei denen man sich halt nicht irgendwie erstmal klar werden muss, auf welcher Position bin ich, auf welcher Position bist du. Müssen wir erstmal irgendwie gucken, ob wir irgendwie überhaupt zurechtkommen oder haben wir irgendwie schon so eine bestimmte Basis von Dingen, über die wir vielleicht erstmal nicht mehr sprechen müssen oder so. Und das hat nichts mit so gebautem Raum oder sowas zu tun, sondern ist eher Raum in einer anderen, auf einer anderen Ebene, oder? Also so einfach Platz, vielleicht eher so Platz für ich selbst sein oder Platz für bestimmte Themen, die mich interessieren. Dafür braucht es jetzt keinen speziellen architektonischen Raum oder sonst. Oder keinen örtlichen Raum, sondern da reicht es zum Beispiel, sich jetzt hier an den Küchentisch zu setzen. Oder in der Kneipe zu sitzen. Oder was. Also das heißt, die Räume werden durch die anwesenden Personen hergestellt. Ja, oder das Zusammensein mit den Personen wäre dann eine Art virtueller Raum oder sowas. Oder ein Gesprächsraum. Oder. Ja. Ja, wobei natürlich in dem Moment, in dem man halt versucht, irgendwie innerhalb von Räumen politisch aktiv zu werden, im Sinne von, dass man irgendwie vielleicht auch irgendwas plant, irgendwelche Aktionen plant oder irgendwelche, die Katze spielt, versucht jetzt hier mit dem Feuerzeug zu spielen, das unterbinden wir jetzt mal. Also irgendwelche. Die Katze ist jetzt hier kein Raum. Genau, für die Katze kein Platz. Doch, es gibt wunderbaren Platz auf Lukas Schoß. Genau. Damit werden wir schon mal der Cat-Content auch schon mal wieder gesichert. Also, was ich sagen wollte, ist, dass ich ja finde, dass spätestens in dem Moment, in dem man halt versucht, irgendwelche Aktionen zu machen oder so, die jetzt auch so ein bisschen Planung bedürfen. Und jetzt nicht nur so, keine Ahnung, irgendwie jetzt über so ein Gespräch oder so hinausgehen oder so. Oder so ein politisch, also ich finde es ja auch politisch, kann ja auch durchaus einfach nur politisch sein, auf die Straße zu gehen oder so. Also das, oder ich kann, indem ich in Kontakt mit anderen Leuten trete, kann ich auch schon politisch aktiv werden. Aber wenn man jetzt mal so noch andere Dinge dazu nimmt, dann bleibt halt manchmal oder oft, finde ich sogar, einfach nur quasi das an Leuten zur Verfügung, die man halt eher so aus dem Privaten kennt. Und da irgendwie finde ich schon, dass auch nochmal vielleicht andere Räume nötig sind, um dann wieder quasi andere Leute zu treffen und dann irgendwie auch wieder neue Ideen zu bekommen und so. Und das kann sich halt schon alles ganz schön auch in der eigenen Suppe quasi drehen. Oder manchmal hat man ja, kennt man ja auch Leute und will mit denen irgendwie gar nicht groß irgendwie jetzt irgendwelche wilden Aktionen machen oder so. Und da finde ich ja schon, ist dann auch noch mehr als so ein privater Raum nötig. Also klar, du hast natürlich recht, irgendwie der so Räume, queere Räume sind auch, also diese Küche ist, definiere ich jetzt auch als queeren Raum, weil hier sitzen irgendwie drei Leute, die sich da irgendwie drin verorten, in so einem queeren Kontinuum oder so. Ja, aber das ist ja schon ein Unterschied, ob ich jetzt einen queeren, also ob ich jetzt einen Raum ob ich jetzt einen Raum habe, den ich so einteile, dass ich da sein kann, oder ob ich sage, der Raum ist dafür da, nach außen hin politisch aktiv zu werden. Ja. Das ist ein Unterschied. Ja. Meinst du jetzt, also wenn man jetzt überlegt, so was gibt es für queere Räume, in denen man einfach erstmal sein kann, ohne sich ständig irgendwie... Ja. Ja. Also wir hatten ja beim letzten Mal das Poli halt und es war ja ein queerer Raum, bei dem es mir zum Beispiel auch total wichtig war, dass das auch so ein Rückzugsort war, wo man auch mal sein konnte. Oder wo man mal... Ja, es ist ja ein bisschen schwierig, man selbst sein konnte oder so, aber... Das ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber wo halt irgendwie so die Normierung von außen jetzt irgendwie nicht so stark war. Einfach so dieses Gefühl zu haben, da ist Raum für mich. Ja. Ja. Ja, vielleicht sogar noch mehr irgendwie, ja, nicht nur da ist Raum für mich, sondern da wird es irgendwie gewertschätzt oder nicht angegriffen. Wahrscheinlich erstmal nicht gründlich falsch gelesen oder sowas. Ja. Ja, ich finde trotzdem, dass es mir irgendwie manchmal fehlt, noch darüber hinaus was zu haben. Also ich bin ja gar nicht unbedingt so heiß darauf, jetzt jedes Wochenende auf irgendeine wilde Veranstaltung zu gehen und da jetzt immer so die coolen Erlebnisse zu haben oder jetzt immer so dieses Gefühl haben zu müssen, so das ist jetzt hier voll mein Ort und so. Und dafür bin ich es auch viel zu sehr gewöhnt, mich hauptsächlich in Umfeld in Räumen, jetzt mehr so in physischen Räumen, physikalischen Räumen, zu bewegen, in denen ich mir dann wiederum so einen Subraum schaffen muss, irgendwie, in dem ich irgendwie mir dann eher Leute um mich herum suche, die mich dann, bei denen ich dann so sein kann, wie ich mich fühle oder wo ich nicht immer alles erklären muss oder so, was ich auch schon durchaus wichtig finde. Also das finde ich jetzt gar nicht so dringend notwendig, dass es jetzt immer so, immer permanent verfügbar sein muss oder so, aber ich finde schon auch, dass es mir manchmal schon auch gerade fehlt, auch einfach noch einen anderen Ort, außer das Private zu haben, wo ich auf Leute treffe, mit denen ich mich irgendwie an ganz vielen Stellen überschneide. An Weltsicht, politischen Ideen, Begehrensmustern, Vorstellungen darüber, was Geschlecht ist oder was es auch nicht ist und dass es vielleicht auch gar kein Thema sein muss, was Geschlecht ist oder nicht ist. Also genau, das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Punkt für mich. Dass es nämlich irgendwie Räume geben, das fehlt mir wirklich ganz massiv gerade, Räume, in die ich mich begeben kann, ohne dass ich mich permanent damit konfrontieren lassen muss, dass Männer so und Frauen so sind. Das ist ja wirklich extrem anstrengend, ne? Und das ist halt irgendwie, und da irgendwie so einen Raum zu haben, wo ich mich da so raus, also einfach mal grundsätzlich da einfach nicht mir so einen Quatsch anhören muss, irgendwie, der ja für die meisten Leute einfach so selbstverständlich ist, dass er überhaupt nicht mehr auffällt. Kannst du mal ein Beispiel sagen oder so? Das war doch eine Fangfrage. Nein, du kannst auch einen Joker nehmen und einfach nichts. Doch, ich sage, dass es mir, also dass ich halt, dass ich, auf Arbeit zum Beispiel, also ich arbeite halt in einem heteronormativen Umfeld, das habe ich glaube ich letztes Mal schon mal gesagt. Also ich arbeite jetzt nicht in irgendwas Szenelastigem oder so. Oder wow. Ja, also ich arbeite jetzt nicht in irgendeinem, also überhaupt nicht in irgendeinem Umfeld, in dem das irgendwie, in dem sowas wie Geschlechterstrukturen auch nur ansatzweise in Frage gestellt werden. Und das ist total nervig. Also das ist halt einfach total anstrengend, wenn ich mich seit Jahren irgendwie grundsätzlich irgendwie eher in meinem selbstgewählten Umfeld mit irgendwie Leuten umgebe oder auch einfach mit dieser Idee lebe, dass es einfach keine Grundsätzlichkeiten gibt, die auf Geschlecht zurückzuführen sind. Also dass da einfach nichts gibt, was man jetzt als grundsätzlich so ist, Punkt, irgendwie festnageln kann. Und man dann plötzlich irgendwie wieder in so ein Umfeld gerät, wo man dann auch irgendwie permanent mit so Dingen konfrontiert wird, mit so Aussagen wie, naja, irgendwie Frauen sind halt so und so oder bei Männern ist das ja so und so. Und das ist ja noch nicht mal böse gemeint, sondern es ist ja einfach so ein grundsätzlicher Konsens, der ja einfach nicht in Frage gestellt wird. Das ist so sau anstrengend. Und ein queerer Raum bedeutet für mich auch, dass das erstmal nicht stattfindet. Oder auch dieser komische Kampf der Geschlechter, der dann immer so ausgetragen wird an solchen normativen Orten irgendwie, den ich einfach völlig albern und total bescheuert und irgendwie absolut nicht mitspielenswert finde. Also es hat ja noch was Angenehmes, einfach in solchen, in queeren Räumen zu sein. Oder ja, entspannt, ne? Auf der Ebene entspannt. Du bist gleich. Das Jungsgetränk treibt Marlene davon. Und sie setzt sich trotzdem hin. Ich finde es total lustig, weil bei mir auf Arbeit die Leute ja so ansatzweise mal auf Trans eingehen. Ne? Und das wiederum, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich in einem nicht heteronormativen Umfeld arbeite, auch wenn es da Ausnahmen gibt, aber die sind halt auch irgendwie normativ, ne? Oder sind halt irgendwie, sind auch auf ihre Art und Weise irgendwie eingefahren auf bestimmte andere Muster oder sowas. Und jetzt habe ich sie aber möglicherweise noch langsam so weit, dass sie Trans wenigstens so ein bisschen auf dem Schirm haben. Und dann werde ich jetzt aber halt so umgekehrt in so Geschlechterkämpfe verwickelt. Also was weiß ich, dass ich irgendwie in die Küche komme und dann sagt die Chefin gerade, ach, Männer sind irgendwie alle blöd. Und dann komme ich rein und stellt sie sich so vor mich und macht so, hä, tut mir leid. Wo ich dann so denke, ja, das war es jetzt eigentlich aber auch nicht, was ich mir darunter vorgestellt hatte. Oder noch viel besser, neulich zum Beispiel, das muss ich dringend erzählen, kam ich irgendwie auf Arbeit, ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe, ist ja egal, kam ich irgendwie auf Arbeit vom Klo und meinte die eine zu mir, ob ich mir denn auch die Hände gewaschen habe. Und ich so, ja, wieso? Und dann meinte sie, also das ist auch irgendwie so ein bisschen... an sich irgendwie schon so eine Frage, wo man so denkt, so, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Und meinte sie halt irgendwie, ja, die Kerle, die schütteln ja irgendwie ihr Ding immer ab beim Pissen und danach waschen sie sich nicht die Hände. Und dann stand ich so da und dann so, was fange ich denn jetzt mit dieser Information an? Das ist halt irgendwie... Ja, keine Ahnung. Gescheiterte, umgedrehte Normativitätseinpassung. Ich weiß es auch nicht so genau. Plus dieses Interessante, dass man jetzt irgendwie prüft, ob ich denn auch Hände wasche. Das fand ich schon sehr herzlich. Und was hast du darauf geantwortet? ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe ihr versucht zu erklären, dass es nicht so einfach ist, dass man dann, dass man dann irgendwie an einem Tag beschließt, man ist dann vielleicht ein Mann und am nächsten Tag wacht man auf und hat einen Schwanz oder sowas. Also, dass da vielleicht andere biologische Mechanismen dann doch noch greifen oder sowas. Oder ich habe ihr versucht, also vielleicht, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, ich habe ihr irgendwie versucht zu erklären, dass es da schon noch Unterschiede gibt. Ja, oder? Dass sie vielleicht ein bisschen zu weit gegangen ist. Hm. Hast du ansonsten noch geklärt, dass du immer deine Hände weg? Genau. Entschuldigung, ich wasche immer meine Hände weg vom Klo. Oh, jetzt bin ich Transmann. Jetzt muss ich keine Hände mehr waschen. Sehr gut. Siehst du mal, ich habe sofort auf der Sonnenseite des Lebens gelandet. Schöne Biere trinken, nicht mehr Hände waschen. Wow. Total super. Ja, weiß ich auch nicht. Also das ist dann irgendwie, da weiß ich dann halt auch, das ist halt dann so spannend, weil ich mich dann in so einem, an so einem Schnittpunkt befinde zwischen, das ist einfach gerade gequirlte normative Scheiße. Hm. Und die nervt mich total. Und andererseits habe ich irgendwie, bin ich die ganze Zeit immer am Motzen hier so, sag mal er und nehmt das mal an. Und wenn sie dann er sagen, dann komme ich wieder mit dem nächsten so, also so jetzt auch wieder nicht, das ist jetzt auch wieder falsch. Man kann es ja auch wirklich nicht recht machen. Ja, echt, ne? Das ist schlimm. Ja, ich finde es aber ganz spannend, die Überlegung. Also, wie weit, vielleicht ist es so eine Überlegung, wie weit man so queere Ansprüche dann auch zurückstellen muss, wenn man auf Arbeit ist. Ich weiß es nicht. Oder außerhalb queerer Räume. Oder ich finde es halt irgendwie, ich finde es eine total spannende Überlegung, wo ich so in Konflikt komme zwischen sowas wie queeren Ansprüchen und den Ansprüchen, mich selbst irgendwie zu erklären oder irgendwie mich so zu bewegen, dass es sich für mich ganz gut anfühlt oder so. Zum Beispiel? Ja, das, was ich eben erzählt habe. Also jetzt mal runtergebrochen, wäre das dann, ich versuche irgendwie durchzusetzen auf Arbeit, dass die Leute R zu mir sagen und dann, wenn sie dann R sagen und das dann aber wiederum mit ihrer komischen normativen, mit ihrem komischen normativen Geschlechterkampf einflechten, also in diesen Geschlechterkampf einflechten und ich dann das wieder kritisiere, dann gefährde ich ja schon wieder so eine Anerkennung als er, weil ich dann wieder sage, nee, also so jetzt auch wieder nicht. Ja. Und also ich finde die Idee so ein bisschen komisch, also wenn man jetzt irgendwie so was ganz Subtiles nimmt von Männer sind ja irgendwie und ich stehe dann da und bin so einerseits dann anerkannt irgendwie als Mann, was ja irgendwie dann auch nicht so ganz, was ja in dem Raum dann okay ist, was ich ja auch nochmal hinterfragen würde, aber in dem Raum irgendwie besser als die ganze Zeit irgendwie motzen zu müssen. Aber andererseits halt so ein, Männer sind halt so und so, wo ich dann so denke, ja, was, das ist doch irgendwie, was sage ich denn darauf jetzt? Ohne jetzt wiederum so eine Anerkennung als wenigstens irgendwie maskulin identifizierte Person zu gefährden. ja, weiß ich, wenn ich auch noch nicht richtig weitergekommen, wie ich damit umgehe. Mir ist auch eben nochmal eingefallen, dass das, was mich irgendwie so auch auf Arbeit so stört, oder so, also Arbeit ist halt jetzt irgendwie der Raum, wo ich halt einfach am häufigsten bin und quasi mit, also mit so normativ, also auch gerade so heteronormativen Sachen, aber eben auch geschlechternormativen Sachen konfrontiert bin, dass ich das immer so eine Unverschämtheit finde. Ich finde es wirklich eine Unverschämtheit, dass mir aufgrund von irgendeinem, ja auch eigentlich nur vermuteten Geschlecht, irgendwelche Sachen zugesprochen, also irgendwie, dass das so verknüpft wird mit irgendwelchen Dingen, die ich, sei es, was ich gerne mache, sei es, wie ich bin, sei es, wie ich denke, sei es, was ich irgendwie kann, sei es, was ich will, egal, irgendwie, das wird so, das finde ich eine totale Frechheit. Das finde ich echt eine Frechheit. Das ist irgendwie nur, also das, und das ist so eine Frechheit, die einfach ja überhaupt nicht verstanden wird, dass das eine Frechheit ist. Mhm. Ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass ich aufgrund der grünen Bierflasche, die ich hier trinke, beinahe schon den Impuls hatte, aus der Toilette rauszugehen. Und dann habe ich mich noch daran erinnert, dass ich ja eigentlich tief in mir drin ein Mädchen bin und dass ich jetzt mir doch die Hände wasche. Das finde ich gut. Das ist gut, ne? Ja. Habe ich geschafft. Identität gerettet. Identität gerettet, ja. So eine grüne Bierflasche, das macht mir ja Lust. Da stehe ich drüber. Die kann nichts erschüttern. Die Bierflasche jetzt? Also, die kann bei dir nichts erschüttern. Nein, natürlich nicht. Also bevor das jetzt in diese, das muss ich jetzt einen Disclaimer machen, dass das Quatsch ist, was ich hier jetzt will? Nee, dann muss ich nicht. Nein, das geneigte Publikum wird das schon differenziert. Ah ja. Ich finde es echt eine, also das ist ja, ja genau das Gleiche, ne? Nur dass das quasi du hast ja letztendlich genau die gleiche, also Joke jetzt, du hast ja genau die gleichen letztendlich da Probleme oder stößt da ja auf genau das Gleiche, nur dass bei dir dann sozusagen noch so eine so der Kampf um das Pronomen dann noch eine Rolle spielt, weil letztendlich kämpfst du ja dann auch genau mit dem Ding, ne? Du dir wird irgendwas unterstellt aufgrund von irgendeiner Geschlechtlichkeit. Und das Interessante ist ja dann an der Stelle, dass den Leuten das offensichtlich auch so kackegal ist. Ob, also ich meine, wo ist, sonst behaupten sie immer, es wäre alles biologisch. Und dann plötzlich ist es nicht mehr biologisch und es ist aber trotzdem dann so. Nein, dann ist es irgendwie im Gehirn oder so. Also dein Gehirn, aber dein Gehirn ist doch auch biologisch. Also. Ja, aber dann habe ich halt irgendwie keine Ahnung. Was für Hormone? Zu viel Testosteron in der Schwangerschaft. Keine Ahnung. Ja, da gibt es doch zig. Also das ja. Kann man... Das ist doch Quatsch, oder? Das ist so ein, ja. Das ist echt so ein... Das ist echt nervig. Also wenn man es dann beobachtet, wenn es dann so austauschbar wird, dann wird es echt komisch. Ja. Das ist halt irgendwie so ganz oder gar nicht integrieren. Ja. Weil du bist halt draußen oder du bist halt integrieren. Wenn du dann drin bist, dann willst du ja drin sein, dann musst du auch, dann kriegst du das ganze Programm. Ja, man wird es nicht los, ne? Also man wird es einfach echt nicht los. Man muss sich irgendwie echt, also entweder muss man ein dickes Fell kriegen, wenn man erstmal gecheckt hat, dass das alles Blödsinn ist, muss man entweder ein dickes Fell irgendwie sich anlegen oder vermeiden. Und wo vermeidet man es? Indem man zu Hause bleibt? Indem man sich in queere Räume begibt. Ach so. Ja, und so war halt auch schon sowas wie... Und sich liebe Leute um sich rumschaut. Wenn man es schafft, irgendwie... Zeitweise, also klar, diese so Erwerbsarbeit, so als Vermeidungspunkt, sozusagen dann Erwerbsarbeit größtenteils zu vermeiden. Ja, oder halt irgendwie, kann man ja durchaus auch die geringe Chance nutzen und Erwerbsarbeit mit queeren Räumen verknüpfen oder so. Also das kann man ja schon probieren. Ah, ja, so viel Platz gibt es ja nicht für alle Queers. Gibt's nicht, aber kann man machen. Kann man machen, ja. Man kann zum Beispiel probieren, sich ihre Freunde in die Firma zu holen. Ah. Na, ich würde ja schon sagen, dass ich schon in einem Raum arbeite, der jetzt nochmal viel, viel, viel, viel, viel, viel besser ist als andere. Was so die Akzeptanz von Anderssein angeht. Vermute ich mal. Wobei, wenn man das dann auch so blödsinnige waschen sich Männer eigentlich die Hände, wenn sie vom Klo kommen, runterbricht, dann ist es genau der gleiche Salat. Wahrscheinlich muss ich das mehr differenzieren. Na, Karte? Es wurde ja auch sofort am ersten Tag bei mir angenommen, dass ich einen Freund habe. Ja. Das ist auch eine Unverschämtheit. Ja. Ich könnte auch keinen Freund haben. Ich könnte sonst was sein. Ja, es könnte echt irgendwie, aber ja. Es ist echt frech. Ich finde es echt frech. Das Problem dann wiederum, also was ja irgendwie dann merke ich so bei mir häufig so eine Reaktion auf sowas ist. Ob das jetzt irgendwie, naja, vielleicht irgendwie gerade solche Sachen wie, hast du eigentlich einen Freund oder hast du eine Freundin oder so, so Smalltalk, der dann aber so ins Leben eingreift, der dann irgendwie dem nicht so richtig begegnet werden kann, ohne jetzt irgendwie 25 Mal irgendwas zu erklären oder nochmal irgendwie hier nochmal nachzuhaken und da nochmal was einzuschieben, merke ich, dass ich halt total wenig nur erzähle auf Arbeit von mir. Oder während die anderen irgendwie dann ankommen und schon auch mal irgendwie erzählen von zu Hause oder von ihren Kindern oder von irgendwelchen Problemen oder so, erzähle ich meistens nichts. Oder es führt dann halt dazu, dass es mir immer gut geht oder so, ne? Was ist irgendwie so, was soll ich denn jetzt erzählen? Das ist irgendwie so echt nochmal anders. Also klar erzähle ich sicherlich, also ich erzähle ja was. Hast du es gut? Aber ja, also ich erzähle bestimmt mehr als du, aber halt auch nur ein Bruchteil dessen, was ich erzählen könnte oder so, ne? Ja. Das ärgert mich auch, dass ich da irgendwie so wenig erzählen kann. Was ja auch dann wieder zurückfällt, ne? Dann ist man irgendwie die Person, die nichts sagt oder die immer irgendwie nichts von sich sagen will oder die so arrogant und unnahbar und doof ist oder was auch immer. Also das so ein Geheimnis, sich in Geheimnissen hüllt. Genau. Wir können sich nur interessant machen. Das ist es doch. Genau. Also eigentlich habe ich mir gedacht, mache ich mich mal interessant. Ich glaube, ich habe noch nicht mal Angst davor, dass die Leute sich hier zu großartig das Maul zerreißen oder so. Ich glaube, das ist es noch nicht. Das tun sie wahrscheinlich so. Ich glaube, das ist irgendwie gar nicht das Ding. Ich habe gar nicht so Angst davor, dass ich da irgendwie mit dem, wie ich lebe, irgendwie jetzt so auf irgendwie Unverständnis stoße, dass jetzt irgendwie Leute hinter meinem Rücken sagen, irgendwie, hey, die ist ja irgendwie ganz komisch und die macht das ja so und so. Oder das ist es gar nicht. Ich glaube, ich weiß einfach, dass man mit bestimmten Erzählungen, ohne dass man sie erklärt, bestimmte Bilder hervorruft. Mhm. Und ich will diese Bilder nicht hervorrufen, weil ich da einfach keinen Bock drauf habe, in so eine Schublade zu kommen. Mhm. Und dann erzähle ich lieber nichts. Oder erzähle irgendwie nur die Hälfte und das, dann bin ich auch in der Schublade und die Schublade ist dann irgendwie auch blöd und ein großes Dilemma. Also ich werde das geneigte Publikum auf dem Laufenden halten, wie sich das entwickelt, aber ja. Momentan bin ich, glaube ich, die Hete. Ja. Die Hete, die mit ihrem Freund zusammen wohnt. Ja. Das stimmt aber nicht. Also, nein? Naja, also ich wohne da schon mit meinem Freund zusammen. Ja. Aber das ist ja nur die halbe Wahrheit. Weil ich habe ja noch eine Freundin und mit der wohne ich nicht zusammen. Ja, aber damit wäre es. Und da sich irgendwie die Alltagsgeschichten aber immer nur meistens auch nur um das, wo man wohnt, irgendwie dreht. Mhm. Und man sich irgendwie sowieso nur irgendwie darüber unterhält, weil die meisten wohnen halt einfach dann mit ihren Beziehungen zusammen. Frauen, die wohnen immer mit ihren Frauen zusammen. ja. Und man unterhält sich ja nicht darüber, dass man unterhält sich ja nicht über die Tatsache, dass man eine Beziehung hat, sondern man unterhält sich über die Beziehung. Und dann fällt Steff immer hinten über. Zum Plumps. Dann plumpst Steff so weg aus meinen Erzählungen. Das ist echt blöd. Das hast du auch überhaupt nicht verdient. Nein, Steff, das hast du nicht verdient. Du hast nicht verdient, dass du hinten überfällst. Das weiß auch nicht Human Kitsch, ne? Ach, oh, das gibt bestimmt Sternchen. Nein, also ich merke, dass ich meistens einfach keine Lust habe, so viel zu erzählen. Weil ich auch das Gefühl habe, ich müsste, damit es verständlich wird oder das, was ich darunter verstehe, so ein bisschen zum Tragen kommt und halt nicht irgendwelche Bilder entstehen, die ich nicht möchte, dass sie entstehen, müsste ich so viel erzählen und das dann an so einem blöden Arbeitstag zu machen mit Leuten, die ich auch nicht so richtig gut kenne, habe ich keine Lust. Bin ich zu faul oder habe ich auch keine Lust auf die immer gleichen Nachfragen oder die immer gleichen Verständnisfragen oder das funktioniert? Ja. Was funktioniert? Mir war jetzt irgendwie so aus dem Leben gegriffen, mit Verständnisfragen. Nicht mal so eben eingeflochten. So quasi aus unserer Top 5 oder sowas. Genau. Der Reaktion. Ja. Also ich könnte mir das ja nicht vorstellen. Das wollte ich auch gerade sagen. Ich glaube, das ist so die Top-Antwort, oder? Mhm. Wir haben 100 Leute gefragt, wie würden sie reagieren, wenn sie erfahren, dass die Person, mit der sie reden, in einer geschlossenen Dreierbeziehung ist. Also das könnte ich nicht. Also dafür wäre ich zu eifersüchtig. Ich weiß nicht, was da noch kam. Also eben, also ich hatte vorhin eben auch das, dieses, ach, für mich könnte ich es ja, also ich könnte es mir ja für mich nicht vorstellen. So, ach, das ist ja interessant. Also ich glaube, die tollste Antwort war, das wundert mich nicht. Ich war so überrascht, dass ich gesagt habe, das ist ja interessant. Das wundert mich nicht. Also ich habe ja vor einigen Jahren einen Film gemacht über eine Dreierbeziehung und habe da neulich auf einer Party mit einer wildfremden Person darüber gesprochen, über diesen Film. Und ihre erste Frage war tatsächlich, ob es gut ausgegangen ist. Und da wusste ich echt überhaupt nicht, was ich sagen sollte. Weil, was soll man denn bitte sagen auf die Frage, ob irgendwas gut ausgegangen ist? Ob eine Beziehung gut ausgegangen ist. Ob der Film gut ausgegangen ob er, ist. Oder ob der Film gut ausgegangen ist. Ich weiß es nicht genau. Irgendwie. Ist die Freundschaft gut ausgegangen? Das ist echt. Also ich meine, das ist doch irgendwie eine Frage über eine Beziehung, die kann man doch gar nicht stellen. Also wenn man mal davon ausgeht, dass die meisten Beziehungen, wenn sie zu Ende gehen, egal wie sie zu Ende gehen, nicht gut zu Ende gehen, also nicht gut ausgehen, wie soll denn eine Beziehung gut ausgehen? Gut, man kann sie natürlich einfach nämlich trennen und dann irgendwie alles schick und alle sind glücklich und so, und das gibt's natürlich auch, aber das war ja nicht die Intention. Die Intention war ja irgendwie, als wenn es irgendwie so ein Film ist, irgendwie diese ganze Beziehung ein einziger Film ist und da irgendwie irgendwann so das große Happy End Finale kommt oder eben das traurige, der Held stirbt oder so. Ich glaube auch, dass ihre Intention bestimmt nicht so einseitig war, aber allein schon dieses, also irgendwie das durch das Wort irgendwie ausgehen, klingt ja schon so, als ob so das klar ist, dass diese Beziehung einfach nicht mehr stattfindet und nur noch die Frage danach irgendwie, ob es denn wenigstens gut ausgegangen ist. Irgendwie noch, ja, hier sind jetzt wieder irgendwie nur zwei ganz glücklich. Oder so, keine Ahnung. Ja, sie hat dann lustige auch, Formulierung. Sie hat dann auch noch das erklärt damit, dass es ja schon dass es ja schon so ein natürliches Bedürfnis danach gibt, den Partner zu besitzen oder da sozusagen die Kontrolle drüber zu haben. Mhm. Und spätestens in dem Moment dachte ich, mit dir möchte ich eigentlich nicht weiter über irgendwas reden und ich werde dir erst recht überhaupt nicht sagen, dass ich mich auch in einer Dreierbeziehung befinde. Nur um allein nicht die Frage zu bekommen, ob es gut ausgegangen ist. Also in dem Moment war für mich auch schon klar, dass ich eigentlich kein weiteres Gespräch mit dieser Person intensiv führen möchte. Ich habe sie dann noch ein bisschen über ihre Diss gefragt, um irgendwie die Zigarette noch in Ruhe Ende zu rauchen zu können. Aber gut. Mhm. Quatsch. Ist die Zigarette gut ausgegangen? Die Zigarette. ist einigermaßen gut ausgegangen, ja. Obwohl es war, glaube ich, irgendwie so eine, ich glaube, es war eine Lucky Strike. Also solche Zigaretten können doch eigentlich gar nicht gut ausgehen. Nee, kommt davon, wenn man sich keine Zettel macht. Wir haben uns letztes Mal auch keine Zettel gemacht. Doch, ich hatte einen Zettel. Echt? Was stand da drauf? Da stand drauf. Ach ja, unser super Plan. Der super Plan. Da stand irgendwie drauf. Queer, Räume, Musik. Ja. Ja. Ja. Ja. Hat doch geklappt. Glaubst du, wir hätten vielleicht doch noch mal einen ähnlichen Zettel? Ja, vielleicht. Meint ihr, wir sollen uns zum Thema dann doch überlegen? Mal? Ja, wir können ja mal das geneigte Publikum fragen, ob es Interesse daran hat, dass wir Themen abhandeln. Ich weiß es ja nicht. Also ich weiß es echt nicht. So das, also was für mich gefühlt irgendwie aus dem letzten Mal hervorging und was irgendwie auch eigentlich durchweg so als Feedback kam von den Leuten, war ja schon das, bitte irgendwie weniger Theorie, bitte weniger abstraktes irgendwie Geschwafel, sondern mehr Geschichten. Oder mehr so ein bisschen eben, ja, sowas Konkreteres oder so. Schwanke aus dem Leben. Oder halt, ja, also halt davon wahrscheinlich dann sowas wie unsere Tanzkurserlebnisse. Dabei fällt mir an, Junge, kannst du vielleicht ein bisschen näher rankommen? Vielleicht habe ich ein bisschen Angst, dass das Mikro dich vielleicht gar nicht so gut aufnimmt, aber sagst du so wichtige Sachen? Ich hab schon ganz viele Wörter gesagt, dass man die das Label explicit verdienen. Echt? Echt? Ja. Naja. Toilette. Toilette. Jetzt habt ihr es beide gesagt. Ja, genau. Das soll natürlich dann auch aufgenommen werden. Tja. Naja, vermutlich ist es ja dann aber auch so, dass sich das sowieso überlappt, wenn wir irgendwelche Schwenke aus unseren Alltagen erzielen, dass wir die durch die rosa Queerbrille dann nochmal kontextualisieren können oder das ja meistens sowieso tun oder dann nochmal irgendwie Verknüpfungen finden oder so. Ich glaube, das funktioniert schon ganz gut. Enjoy the silence. Ich hätte diese Karte nicht ziehen sollen. Na, schön. Dadurch können wir jetzt wenigstens immer, sobald wir irgendwie mal eine Sekunde nichts sagen, sofort ein Enjoy the silence rein schnurren. Und dann das gefällt mir auch total gut, die Stille. Ganz verzückt von der Stille. Du bist verzückt von der Stille. Mhm. Ja, ich meine jetzt so, wenn es herbstlich wird und sowas, dann wissen bestimmt auch dann unsere Hörenden. Ein bisschen andachtsvolle Stille. Die Hörenden und Hörenden war das, ja, ne? Genau, die Hörenden und Hörenden. Wir haben auch vergessen zu sagen, dass wir in einer sehr adventösen Küche sitzen. Stimmt, das wollten wir sagen. Wir sitzen in einer adventösen Küche. Illuminiert durch eine rote Lichterkette und eine weiße Lichterkette. Und ein Teelicht. Und ein Teelicht. Toll. Dabei ist wirklich noch Advent ganz schön weit weg. Also gefühlt ist das noch ganz schön weit weg. Und ich habe ja gerade gelesen, Weihnachten kommt dieses Jahr plötzlich. Ach, dieses Jahr kommt es plötzlich? Habe ich gerade in einem Blog gelesen. Dass Weihnachten ja dieses Jahr plötzlich kommt. Weil es wahrscheinlich so mitten in der Woche ist. Huch. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Stimmt nicht. Wie ich soll nach Hause gehen? Ach, Heiligabend. Darf ich nicht so lange arbeiten wie sonst? Mist. Aber ich muss da noch. Ich wurde nach Hause geschickt. Ich nehme das ja wunderbar vor, dass ich so am Heiligabend so von der Arbeit nach Hause komme und dann steht hier schon so der Kartoffelsalat. Das stelle ich mir auch wunderbar vor, wenn ich irgendwie nach Hause komme. Du arbeitest doch gar nicht außerhäusig. Aushäusig. Nur innerhäusig. Außer jetzt Beziehungsarbeit. Zahl, blöderweise. Bibliothek. Ach, das wäre toll, oder? Also, das wird mit Liebe bezahlt, Melin. Ach ja, mit Liebe. Das ist doch schon wieder sexuelle Arbeit. Ist das Beziehungsarbeit ist sexuelle Arbeit. Das ist eigentlich ein schöner Titel, oder? Für so eine Episode. Aber noch schöner eine ganze ist, Episode. Aber noch schöner ist eigentlich die Präsidentin, nein, die Präsidentin des Saffistischen Liebeskomitees, die Präsidentin des Saffischen Liebeskomitees ist der Meinung, dass invasive Tätigkeiten auf ein Minimum zu beschränken sind. Ach so, genau. Also Aktivitäten. Aktivitäten. Invasive Aktivitäten. Ja. Das sind wir aber nicht wir. Das ist die Wasserträgerin. Oh Mann. Seid ihr aber sehr, sehr kryptisch. Sind wir sehr kryptisch, ne? Das war jetzt gerade ein Zitat aus Sextrology. Ein Buch, das ich auch zum Geburtstag geschenkt bekommen habe, wo die sexuellen Vorlieben von Sternzeichen sehr ausführlich beschrieben werden. Und da kommt dieser wunderbare Satz vor: für die Wasserfrau, beziehungsweise die Wassermannfrau. Also die Wasserbutsch oder wie auch immer. Die Wassermannfrau. Und da wir gestern einen Besuch hatten von einer Wassermannfrau, haben wir das gestern vorgelesen. Und das müssen wir jetzt nochmal zitieren, weil es einfach so toll klingt. Aber eignet sich auch nicht so als Titel, ne? Als Titel für was? Für so eine Episode. So ein bisschen lang. Ja, muss ja nicht immer so knackig sein. Ja, das ich habe sonst, ich könnte noch den kurzen Schwank bringen, dass auf der auf dieser einer Veranstaltung in Frankfurt vor einigen Wochen Gegenbuchmasse genannt bei der Buchvorstellung. Ah, ja, von wegen knackigen Titeln. Queerfeministische Kritiken neoliberaler Verhältnisse ist dann nach der Vorstellung eine Person irgendwie angesetzt hatte, etwas zu sagen, und es ging und damit irgendwie anfangen, wenn man queer jetzt mal ernst nimmt. Und da musste ich halt irgendwie sofort gerade auch irgendwie an den letzten Podcast denken, wo wir halt irgendwie so gegen was für ein Verständnis von queer wir uns eigentlich dann eher richten oder was uns irgendwie eher negativ aufstößt und sowas. Und dann noch sofort so Bilder von, wie man dann so Buchstaben, also fast so mathematisch irgendwie so Q hoch E und Q hoch S oder sowas für Spaß. Statt Bier ernst, queer ernst. Ja, da ging die Diskussion dann auch nicht weiter darum, irgendwie, was er jetzt eigentlich darunter versteht, wenn man queer ernst nimmt. Hat er nicht gesagt. Nee. Aber also ich konnte es in dem Moment schon nachvollziehen, so dass er halt schon dieses Jenseits von Party Lifestyle queer da sein, sondern halt irgendwie. Ich muss ja noch dazu sagen, dass du in diesem Buch einen Text veröffentlicht hast und dass du deswegen bei dieser Buchvorstellung warst. Also, wie es der Zufall will, habe ich einen Artikel auch verfasst für dieses Buch, welchen ich auch dann vorgestellt habe im Rahmen dieser Veranstaltung. Na, aber da ist mir noch was eingefallen zu spaßigen Queer-Veranstaltungen. Ich muss jetzt mal kurz überlegen, denn so das, was Marlene vorhin meinte, mit, ich weiß es nicht mehr ganz genau, was es war, mit irgendwie in so normativen Räumen einfach irgendwie so vorgesetzt bekommen, was man angeblich mag oder was man angeblich gerne tut oder wie man angeblich ist oder was man angeblich kann oder nicht kann. Das passiert einem ja durchaus auch sehr gerne in queeren Räumen. Stimmt. So ist das ja nicht, ne? Ja. Da habe ich ja neulich gerade ein Interview gegeben für einen Femme-Film. Und da war auch die Frage, wie das denn so in queeren Räumen ist, ob ich da denn. Ich glaube, die Frage war so ein bisschen irgendwie, ob ich da anerkannt werde oder ob ich da Anerkennung finde als Femme. Und da ist mir dann auch irgendwie die Geschichte eingefallen, dass es mir durchaus auch in queeren Räumen passiert irgendwie, da ist mir eine Geschichte eingefallen innerhalb eines queeren Raums, der auch eher ein privater Raum war, dass mir aufgrund meiner Femininität oder Femness so bestimmte Verhaltensweisen unterstellt werden. In dem Fall war das dann, dass mir unterstellt wurde, dass ich aufgrund der Tatsache, dass ich feminin bin, mich gerne mit anderen Femmes treffe, um mich mit ihnen bei einem Kaffee und einem Kuchen zusammenzusetzen und dort so eine Klatschrunde abzuhalten. Mhm. Was ich extrem befremdlich fand. Gerade weil es sich irgendwie um einen Menschen gehandelt hat, der dem ich eigentlich ein wenig mehr Abstand von solchen Ideen irgendwie zugetraut hätte. Dass irgendwie Femininität gleich geht mit dem Bedürfnis, sich auszutauschen oder so. So diese Kompensation von Mitteilungsbedürfnis. Genau. Und ich meine, ist ja nicht so, dass ich nicht gern rede, ne? Aber das verknüpft mich eher nicht mit Geschlecht oder mit Gender oder mit Identität oder mit Identifikation oder so. Und halt ich. Na, das hatte ich doch aber vorhin neulich auch erzählt. Als nach den lesbischen Filmtagen, als ich dieses auch sehr befremdliche Erlebnis in der Nachbar hatte, wo ich ja auch eigentlich der Meinung war, ich befinde mich in einem, naja, jetzt nicht queeren Raum, aber zumindest irgendwie in der Nähe von oder so, ja. wo ich dann auch so dieses sehr beliebte Vorurteil abgekriegt habe von wegen Transleute, die irgendwie jetzt nichts machen oder irgendwie noch nichts gemacht haben, spielen eh nur rum oder so. Was meinst du mit nichts machen und spielen? Jetzt keine Hormone nehmen oder OPs haben oder halt irgendwie äußerlich noch relativ eindeutig dem Geburtsgeschlecht zuzuordnen sind oder von der Stimme her vielleicht jetzt am ehesten um Hormone. Ich blicke da auch ehrlich gesagt nicht so ganz durch, was eigentlich das Rumspielen heißt oder das nichts ernsthaft betreiben heißt. Das ist mir nicht so ganz klar. Da dachte ich dann ja danach irgendwie, dass ich das gerade aus solchen Räumen dann halt nochmal enorm viel verletzender finde, als in so einem blöden, heteronormativen Umfeld, wo ich das einfach gewöhnt bin, dass man falsch gelesen wird und dass man irgendwie Scheiße an den Kopf geworfen bekommt oder dass die Leute irgendwie Sachen sagen, nein, dass die Leute irgendwie Sachen sagen, die einen verletzen oder die einfach so abgrundtief falsch sind, dass man irgendwie einfach nur sich die Ohren zuhalten möchte oder so. Und dann dachte ich halt, wenn man in so Räumen ist, in denen man eigentlich davon ausgeht, dass die Leute zumindest irgendwie ansatzweise schon mal ein bisschen mehr nachgedacht haben über bestimmte Themen, dass ich es dann einfach extrem viel verletzender nochmal finde, wenn dann solche Sachen kommen. Ja. Vielleicht weil, also ich dachte ja, es ist vielleicht, weil man irgendwie in solchen Räumen irgendwie schon offener ist oder mehr an sich ranlässt oder sowas. Ja, oder weil man halt einfach auch so ein bisschen davon ausgeht, dass es halt auch wieder ein Schutzraum ist, ne? In dem man sich halt einfach so einen Quatsch nicht anhören muss. Und dann trifft es einen natürlich irgendwie viel mehr, weil man muss sich den Quatsch doch anhören. Ja, es hat ja auch einfach mit auch Erwartungen zu tun. Also ich habe ja durchaus auch Erwartungen an dann eben die jeweiligen Räume und die können ja dann sowohl bestätigt im negativen Sinne werden, jetzt zum Beispiel in stärker heteronormativ geprägten Räumen, als auch dann ganz glatt enttäuscht. Und das, also, ich finde so eine Geschichte wie bei dir in der Nachbar halt auch einfach eine ganz große Enttäuschung. Ja, total. Ja, klar. Aber mir ist gerade eingefallen, dass mir das auch früher immer schon so gegangen ist. Also bevor ich mich irgendwie in irgendeiner Art queeren Kontinuum, in irgendeiner Art queerem Kontinuum, queeren, naja, verortet habe, hatte ich auch immer schon das Problem, dass ich mit meiner Geschichte immer auf so Vorannahmen gestoßen bin, die einfach falsch gewesen sind und die ich dann erstmal erklären musste. Und das war zu der Zeit so, dass ich mit einer Frau zusammen gewesen bin. Und davor war ich mehrere Jahre mit einem Mann zusammen. Und ich habe dann halt immer von, auch dann halt mal, also ich war, was weiß ich, bin dann halt irgendwie quasi als Lesbe oder als lesbisch irgendwie aufgetreten in irgendeinem Gespräch. Und dann kam halt irgendwie, was mir einfach super oft passiert ist, irgendwie, dass ich dann, wenn ich dann von meinem Ex-Freund gesprochen habe, dass dann irgendwie immer sofort, konnte ich darauf wetten, irgendwie so die Frage kam, ach so, du hast einen Ex-Freund. Und ich so, ja, wir haben einen Ex-Freund. Und dann kam immer sofort irgendwie so eine Frage von, ach so, und das ist jetzt irgendwie so deine erste Freundin und du hast dann quasi so dann entdeckt, dass du eben dann doch lesbisch bist. Und das ist einfach mal irgendwie so überhaupt nicht wahr. Das Ding ist halt, es ist einfach nicht wahr, weil meine Geschichte einfach eine andere ist. Es war bei mir andersrum. Ich habe irgendwie genau andersrum. Es war so, dass ich irgendwie immer ich habe irgendwie so in der Pubertät irgendwie, aber so ein richtig ordentlich klassisches Lesben-Coming-out irgendwie hingelegt mit allem drum und dran und habe irgendwie auch irgendwie eine lesbische Identität entwickelt oder habe da auch mich irgendwie ganz doll drin verortet in so einem lesbisch Sein oder so, ob das jetzt gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber das war halt so und dann bin ich halt irgendwie mit einem Mann zusammen gewesen und dann war ich halt wieder mit einer Frau zusammen. Und diese Geschichte, das hat einfach immer überhaupt nicht gepasst und daran ist mir dann immer aufgefallen, was für ein Quatsch das ist, dass halt irgendwie auch dann immer so diese Geschichte erzählt wird, dass die wahre sexuelle Identität oder die wahre sexuelle Präferenz dann eben dann, wenn dann so ist, dass man dann, also wenn dann erst irgendwie hetero ist und danach dann irgendwie dann so das wahre Ich irgendwie findet. Mhm. Und es ist dann irgendwie, also ich meine, das hätte ja auch gut so sein können, das hätte nur zufällig wirklich so sein können, dass ich halt dann wirklich zuallererst dann irgendwie mit einem Typen oder dann vielleicht damals eher mit einem Jungen zusammen gewesen wäre und dann hätte ich halt irgendwann angefangen, vielleicht auch mich irgendwie für Mädchen zu interessieren. Und dann hätte diese Geschichte einfach gestimmt, aber nicht, weil das irgendwie so sein muss, sondern weil es dann halt auch mehr oder weniger zufällig so gewesen ist. Und das hat mich immer wahnsinnig gestört. Und das kam noch dazu, dass in dem Moment, in dem ich dann das gesagt habe, also nee, das war bei mir anders, es ist halt eher so, dass der, wenn man jetzt mal wirklich von Geschlechtern irgendwie ausgeht, dass quasi der Mann eher die Ausnahme gewesen ist, wenn man jetzt wirklich nur so wirklich so die Leute, mit denen ich so eine Beziehung geführt habe oder denen ich so nahe gekommen bin, irgendwie nach Geschlechtern aufteilen möchte, dass es eben dann so ist, dass man dann eher den Mann als die Ausnahme bezeichnen könnte. Und dann war ich natürlich bi. Dann war ich halt bisexuell. Oder sowas wie gescheitert heterosexuell. Also dann hast du es also mal mit einem Mann versucht und hast dann festgestellt, dass es nicht geklappt hat. Genau. Und dann bist du wieder räudig. Räumütig zurück in die, in die saffischen Arme. Genau, räumütig habe ich mich in saffische Arme geworfen. Ja, genau. Da kommen wirklich Geschichten zustande irgendwie und das stimmt einfach alles hinten und vorne nicht. Und ich habe halt immer so den Eindruck, das stimmt doch bei niemandem. Also diese Geschichten, die stimmen doch einfach nie irgendwie. Ich habe noch nie irgendjemanden getroffen, wo das mal so glatt gegangen ist, wo man das irgendwie hätte so gut irgendwie... Also sagen können. Oder ganz wenige. Ich meine, natürlich gibt es die, die sagen, ich wusste mit 6 schon, dass ich schwul bin oder so. Aber die gibt es auch. Und das ist eben eine Geschichte von vielen. Aber die ist doch nicht, irgendwie hier so die Forteinstellung. Und alles andere sind dann so die perversen Abweichungen. Mhm. Sondern es ist doch irgendwie immer irgendwie anders. Eigentlich ist doch immer alles ganz anders. Man ist es ja auch so, ich finde es immer so traurig, solche Erzählungen. Weil wenn man jetzt irgendwie die Erzählung nimmt, warst du vorher mit einem Mann zusammen und dann hast du dann entdeckt, dass du eigentlich lesbisch bist, das nimmt ja so der Beziehung mit dem Mann, nimmt es ja irgendwie so jegliche Ernsthaftigkeit. Weil es halt irgendwie, das war dann ein Fehler, oder? Kurzzeitige sexuelle Verwirrung. Ja. Ja, das kommt halt tatsächlich noch, habe ich auch mal sehr viel Wert darauf gelegt, dann zu sagen, nee, das ist nicht so. Das ist wirklich auch eine sehr wichtige Beziehung gewesen und das ist auch irgendwie, hat mich auch nicht verwirrt in meiner Identität. Huch, ich bin total verwirrt. Über Jahre lang war ich irgendwie verwirrt. Ja, oder was noch viel lustiger war, weil zu den Zeiten, als ich noch mit dem Mann zusammen gewesen bin, hatte ich ja nur davor eine Ex-Freundin. Und das war noch auch dann immer sehr verwirrend, da war ich auch noch sehr jung. Und da habe ich dann quasi auch natürlich auch von meiner Ex-Freundin erzählt, die davor eben da war. Und das war dann, also das war erstmal verwirrend irgendwie. Da war dann auch klar, okay, da kann jetzt nicht mehr so zeitlich irgendwie nicht mehr so richtig viel davor gewesen sein. Das heißt also, ich habe quasi mit den Mädels angefangen. Was auch nicht stimmt, aber das ist halt so, wurde natürlich damals dem dann sozusagen wiederum das auch so abgesprochen, dass das sozusagen ernst war oder so. Also egal, wie man es macht, es ist einfach, wenn man nicht kontinuierlich in seinen sexuellen Präferenzen ist, also was so Geschlecht angeht, dann nicht kontinuierlich ist, dann wird man im Zweifelsfall in dieses hilflose Bi irgendwie abgeschoben. Mann, bin ich froh, dass ich mit dem Quatsch irgendwie echt nicht mehr mich behängen muss. Obwohl, jetzt ist es ja auch, jetzt ist es ja noch schlimmer eigentlich. Ne? Jetzt ist es irgendwie, jetzt habe ich ja noch nicht mal mehr, jetzt kann ich mich ja noch nicht mal mehr auf so ein lesbisch oder hetero zurückziehen zur Entspannung mal zwischendurch. Zur Entspannung. Naja, schon, kannst du doch machen. Also, ja, wenn ich, aber wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie mich irgendwie zum Beispiel, um nochmal die Arbeit irgendwie zu nehmen, jetzt irgendwie, wo ich jetzt irgendwie schon mehrfach irgendwie von meinem Freund erzählt habe, mit dem ich zusammen wohne, jetzt plötzlich irgendwie mich als Lesbe irgendwie positionieren würde, würde das irgendwie halt auch irgendwie, dann wird es ja wieder die totale Verwirrung geben. Ja, dann gibt es vielleicht. Ja, aber das will man ja dann irgendwie nicht. Das meine ich ja zur Entspannung, ne? Dass man sich so zur Entspannung dann irgendwie auch mal auf sowas, ich meine, das stimmt ja auch nicht. Also ich identifiziere mich nicht als lesbisch, ich identifiziere mich auch nicht als hetero, ich identifiziere mich schon gar nicht als bi. Dass das halt irgendwie, da dieser entspannende Moment von ja, er redet nur, einfach auch nicht mehr herzustellen ist. Weil meine Begehrens, mein Begehrensmuster oder mein Beuteschema oder mein das, was ich halt irgendwie für mich als interessant und begehrenswert irgendwie empfinde, kommt halt einfach nicht vor an als Kategorie oder als sexuelle Orientierung oder so. Pervers vielleicht. Jetzt ist es explizit. Wenn ich so mache, pervers. Ist es echt explizit pervers zu sagen? Bestimmt. Also wenn man das irgendwie, das kann man bestimmt ausfiltern lassen für kleine Kinder, das darf man bestimmt nicht sagen. Jo, was ist pervers? Also das Dilemma, dass mir irgendwelche Zuschreibungen gemacht werden, kenne ich tatsächlich irgendwie auch schon davor. Aber dann habe ich, vielleicht ist das ja dann auch irgendwie eigentlich nur die logische Schlussfolgerung, dass ich halt irgendwann einfach irgendwie was gesucht habe, wo ich irgendwie... Gar nichts mehr erklärt. Nee, wo halt einfach irgendwie was ist, wo ich zumindest für mich auch mal was habe. Also wo ich für mich irgendwie einen Begriff habe. Weil das Problem ist ja nicht nur gewesen, dass andere irgendwie, dass anderen die Begrifflichkeiten gefehlt haben, sondern dass sie mir ja auch gefehlt haben. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Du hast etwas, wo du für dich jetzt einen Begriff hast? Ja, wo ich halt irgendwie Begrifflichkeiten habe für das, was ich mag oder für das, was ich will. Und sei es halt sowas wie... Okay, es gibt so eine Idee von so queer und es gibt so eine Idee davon, so Geschlechter zu hinterfragen und es gibt eine Idee davon irgendwie, dass vielleicht es die auch nicht unbedingt so zwingend notwendig ist, dass da die sexuelle Identität über das Geschlecht des Gegenübers zu definieren oder so. Oder dass es überhaupt alles sozusagen auch mal grundsätzlich in Frage zu stellen ist, das muss man ja auch erstmal lernen. Und das meine ich halt mit ja kein Wunder, dass man das halt, dass ich da vielleicht einfach... Ich glaube, als ich... so queer als Wort oder Konzept kennengelernt habe, war ich echt so eine Zeit lang so zutiefst erleichtert. Ich auch. Es gibt einen Namen für das. Danke. Also, und zwar in so einem entspannten Sinn erleichtert. Irgendwie, es fällt einfach total viel, also es macht alles nochmal wieder anders total kompliziert. Und das ist aber auch eine Kompliziertheit, die ich total gut finde und in die ich mich gerne versenke und bis mir das Hirn brutzelt. Aber es nimmt irgendwie so ganz viel Stress an Punkten weg, wo es irgendwie immer nicht passt oder die sich total merkwürdig anfühlen oder ja, also so in dem Sinn irgendwie so Entspanntheit oder so Gelassenheit oder sowas. Ich glaube, ich würde gerne meine Fangeschichte erzählen. Ich hatte nämlich vor einiger Zeit ein ganz tolles Erlebnis gehabt, wo ich Pflanzen und Blumen gelaufen bin. Ich wollte es eigentlich noch textmäßig irgendwie für meinen Blog verwerten. Mache ich vielleicht trotzdem noch. Ist noch im Entstehen. Aber ich bin durch Pflanzen und Blumen gelatscht und da das war irgendwie ein Weg, auf dem der irgendwie überdacht war. Vielleicht so einen Durchgang. Und links und rechts davon waren zwei Streifen mit so Kieseln, die ungefähr eigroß waren oder so. Und mir kam entgegen eine Gruppe mit zwei Erwachsenen und ein paar Kindern, die vielleicht sechs, sieben Jahre alt waren oder sowas. Mhm. Das war, glaube ich, eine Gruppe von ungefähr fünf Kindern oder so. Und so am Ende der Gruppe oder so ein bisschen weiter hinten und auf dem Kieselstreifen laufend war dann ein Kind, was halt irgendwie so vor sich hingelatscht ist und dann aus irgendeinem Grund dann sozusagen auf dem geteerten, überdachten Weg gelaufen ist, vielleicht weil gerade ein Gebüsch irgendwie kam oder es an der Stelle nicht weiterkommt, ist ja auch egal. Und da meinte dann die eine der erwachsenen Personen irgendwie sowas zu ihr wie, na, ist es nicht viel angenehmer, hier zu laufen? Und das kleine Kind meinte, nein! Und ich war einfach total so, das ist es! Genau das ist es! Ich bin dann irgendwie total wild philosophierend vor mich hin irgendwie dann noch durch diesen Hamburger Messewahnsinn irgendwie getrabt. Von Gebäuden her und sowas. Hab dann irgendwie so vor mich hin philosophiert, dass so, ja, irgendwie ist es genau das. Das Kind hatte irgendwie seinen eigenen Weg so für sich. Irgendwie so den Weg für sich selbst ausgesucht und schien da einfach ganz glücklich mit zu sein, sei es vielleicht auch einfach, weil es ein bisschen ab von den anderen Kindern war oder so, oder keinen Bock auf die hatte. Und irgendwie es schien ihm auch nichts ausgemacht zu haben, dass da Steine sind, sondern es war vielleicht ganz cool, so auf ungesicherten Pfaden irgendwie vor sich hinzutraben oder sowas. Und dachte ich mir so, ja, klar, also so dieses, nimmt man jetzt diesen überdachten, geraden, glatten Weg irgendwie so als einen von so Normalität, Mainstream, irgendwas, ist natürlich, scheint es erstmal, dass das so das Angenehmere ist, dass man da ja leichter laufen kann, man ist irgendwie überdacht, dass es irgendwie, der Weg ist nicht so wackelig und sowas. Aber wenn das einfach nicht der eigene Weg ist, dann ist es auch einfach nicht angenehmer, sondern man muss immer irgendwas von dem, was man selbst gewählt hat, auch aufgeben. Oder so. Oh, ist das schön. Das ist eine tolle Geschichte. Oh, das ist toll. Du musst mal einen Comic draus machen. Das fand ich auf jeden Fall ständig. Ich war doch dieses Kind so wirklich so total so. Also die Antwort kam sehr schnell und es war irgendwie sehr bewusst und sehr trotzig irgendwie dieses. Nein, das ist nicht. Nur weil es so aussieht, ist es nicht angenehmer. Weil es irgendwie nicht meins ist. Ach, und dieser Busch, der dann so im Weg ist und wo man dann mal so gezwungen ist, auf den normativen Faden weiterzulaufen. Ach, ich glaube, es muss ja noch nicht mal der Zwang sein. Vielleicht hatte sie auch tatsächlich gerade kurz mal Bock, da drauf zu laufen. Ja, aber es muss ja so, aber halt irgendwie halt nur kurz und dann sozusagen unter ihren Bedingungen. Ja. Also es ist schon sowas wie Erwerbstätigkeit oder sowas. Das ist natürlich schon, sei es dann finanzieller Hinsicht oder sowas, irgendwie vielleicht einen Alltag oder das Leben irgendwie erleichtert oder sowas, aber dass es eben nicht zwangsweise oder direkt damit verbunden alles angenehmer macht. Oder sich irgendwie einer Mehrheit irgendwie anzuschließen oder ähnliches. Ja. Was ich total super finde, ist, dass die erwachsene Person irgendwie aber auch so inkludieren sofort gefragt hat, so ein Verständnis von natürlich ist es angenehmer hier. Also es ist eine rein rhetorische Frage. Ja. Na? Ist es nicht? Total super. Das ist echt toll. Ja, das war echt so. Das war auch so sowas so, du hast jetzt gerade voll meinen Tag gerettet. Das war so, toll. Ah, dabei fällt mir ein, was mir vorhin auch echt nochmal ein bisschen den Tag gerettet hat. Ich habe ordentlich gelaubt da draußen. Du hast gelaubt? Ja. Oh nein. Was ist mit den Igeln? Nein, das Laub war auf dem Weg. Ach so. Igel habe ich ja nicht getroffen. Ja. Das war gut, das Lauben. Ja, das Lauben. Die Blätter reintreten. Nein, ich bin über den Boden geschlurft. Ich trete doch keine Blätter. Oh. Entschuldigung. Du kannst doch nicht mal einem heruntergefallenen Blatt was zum Leide tun. Nein. Also wenn es nicht unbedingt sein muss. Wenn es das nicht will. Das ist nicht konsensuell. Ich habe das Blatt gar nicht gefragt. Oh je. Ja, Entschuldigung. Nein, das ist mir jetzt ein bisschen too much. Entschuldigung. Soll es sein. Toll. Das ist echt eine tolle Geschichte. Ja, genau, das ist es wahrscheinlich. Das ist halt nicht immer der Weg, den andere für einen gedacht haben, der angenehmere ist. Auch wenn sich noch so viele Menschen darüber Gedanken gemacht haben, dass das vielleicht für die meisten der angenehmste Weg ist. Es ist eben nicht für jeden der angenehmste Weg. Oder vielleicht sind die meisten auch einfach zu faul und zu träge und zu bequem, mal den Kieselsteinweg auszuprobieren. Oder vielleicht, wenn man erwachsen ist, dann denkt man vielleicht nicht mehr so darüber nach, dass es vielleicht auch ganz schön sein könnte, den Kieselweg zu nehmen. Dabei fällt mir noch was ein, eine andere Geschichte, auch so über, fällt mir so ein bei angenehm oder einfach durchs Leben gehen oder nicht. Eine Bekannte von mir hat sich neulich, eine Transfrau, mit eher schlechtem Passing, würde ich sagen, also so von der Stimme her eher nicht so gutes Passing, wenn es um Durchgehen geht, hat sich neulich so ein Permanent-Halsring machen lassen. Also so ein Halsreifen aus Metall mit so einer Kette vorne oder mit so einem Ring vorne dran, der halt mit so einem nicht mehr zu öffnenden Schloss verschlossen wurde. Und dann habe ich sie halt gefragt, hatten wir uns darüber unterhalten, weil ich das schon eine sehr mutige Aktion finde, gerade irgendwie so an so einer sehr sichtbaren Stelle ja auch, so Halsring, ja, fehlt mir irgendwie ein Wort dafür gerade? Nee, ne? Halsreifen. Also an so einer sichtbaren Stelle und auch so sichtbar SM-ig irgendwie, oder ich nehme jetzt an, dass es sichtbar SM-ig ist, vielleicht ist es das noch nicht mal für Leute, die damit wenig zu tun haben, auf jeden Fall irgendwie so eine Halsreifen, den man erstmal nicht wieder abkriegt. Der irgendwie sehr sichtbar ist. Dann haben wir uns darüber unterhalten. Und dann meinte ich halt irgendwann zu ihr, ob sie nicht Angst hat davor, dass Leute sie halt irgendwie komisch finden deswegen oder sowas. Und dann sind wir auf Umwegen halt dazu gekommen, dass sie dann so meinte, dass sie an sich schon so komisch ist oder schon so oft irgendwie nicht mehr passt, dass so ein Halsreifen einfach keinen großen Mut mehr bedeutet oder so. Sondern dass es dann auch nur noch eins von vielen, was noch dazukommt oder sowas. Und das fand ich total spannend, weil... Ist der Ruf erst ruiniert? Ja, also halt irgendwie sowas, ja. Aber halt irgendwie auf so einer Körperebene. Ja. Also... Ja. Ja. Wo ich dann halt auch dachte, dass es vielleicht, wenn man irgendwie so eine Zeit queer lebt oder so, was auch immer das dann heißt, dass man halt auch so mit, ja, dass man ganz klar dann irgendwie nochmal mit neuen Normen nochmal ganz anders umgeht. Möglicherweise. Oder dass das angenehme Leben halt einfach ein anderes sein kann oder so. Ja, ich habe schon noch den Eindruck, dass wenn man sich in manchen Kreisen bewegt, dass eben schon irgendetwas reicht, eben ein angeblich nicht passendes Aussehen oder sowas, um oder halt irgendwas von sich zu erzählen, was einen irgendwie so schnell einen Freak-Status zukommen lässt, dass es tatsächlich dann auch so dieses, was dann noch dazu kommt sozusagen, einfach halt dann noch so, das passt ja dann nur noch oder das bestätigt es dann nur noch. Aber es ändert sozusagen nichts mehr an dem, was jetzt schon zugeschrieben wird. Das macht allerdings dann auch wieder ganz viel Raum, um sich auszutoben. Ja, ja, natürlich. Ja, es macht frei, ne? Es macht auch irgendwie frei. Für vielleicht viel mehr Dinge, die man noch so an Ideen hat, die so nicht so passen. Angeblich nicht passen in irgendeiner normativen Welt. Oder auch dann, ne, sowas wie, was weiß ich, wir haben das ja mal spaßeshalber gesagt, irgendwie, was fehlt uns noch in unserer queeren Biografie? Uns fehlt in unserer queeren Biografie noch eine Dreierbeziehung. Ja, das war jetzt natürlich ein Scherz, also so war es natürlich nicht, aber es war schon so dieses Gefühl von, also als diese Beziehung begonnen hat, hatten wir schon so Ideen davon, oh, wie reagiert denn wohl so das Umfeld darauf? Und ich glaube schon, dass es einfach auch echt viele Leute gab, die dann irgendwie gesagt haben, naja, die sind eh schon total strange. Dann ist das jetzt auch nicht mehr so, ja, so verwunderlich oder so. Oder da wird dann irgendwie vielleicht auch gar nicht mehr so darüber gestolpert. Ich glaube, wir haben uns da vielleicht auch viel mehr im Kopf gemacht, als dann irgendwie letztendlich nötig gewesen ist. Das Lustige ist ja, es hängt ja auf jeden Fall zusammen. Also es hängt ja doch auch zusammen, dass wenn man eh schon irgendwie die Erfahrung von Abweichung macht und irgendwie oder irgendwo rauszufallen oder irgendwo anzuecken oder sowas. Also und dadurch ja allein schon irgendwie andere Perspektiven bekommt oder einfach dann erfährt und irgendwie lernt, dass es von dem, was man vielleicht mal irgendwie gelernt hat, dass es da noch viel mehr gibt und dass man einfach auch mal einen viel größeren Blick bekommt und irgendwie so eine, schon auch so eine Grundeinstellung von, da ist einfach mehr möglich und man kann sich dann einfach auch mehr vorstellen oder es ist dann doch irgendwie einfach mehr denkbar, in der Hinsicht, da ist irgendwie auch ganz viel lebbar. So. Und nicht nur das, was man sonst so üblicherweise von der Welt da draußen, so innen und außen, halt auch so erzählt bekommt. Und ich glaube, also für mich macht das schon auch eine Grundeinstellung aus, dass es irgendwie eben dieses Mehr sehen und sich mehr vorstellen können. Wenn Leute sich in so einer geschlechternormativen, in so einem geschlechternormativen Ding irgendwie bewegen dann und sich die ganze Zeit irgendwie damit aufhalten, sich darüber Gedanken zu machen, dass Männer so sind und Frauen so sind und sich so im Kampf der Geschlechter aufreiben, dann ist ja auch überhaupt keine Energie mehr dafür da, sich mit Dingen zu beschäftigen, die darüber hinausgehen. Ja, ich glaube vor allem, es verbaut halt auch ganz viele Sichtweisen. Ja. Also wenn ich irgendwie... Und Erfahrung auch. Ja. Wenn ich so ein ganz klares Bild davon habe, was mein Geschlecht alles macht und nicht macht. Es verbaut total viel. Ja. Es verbaut total viel Erfahrung, finde ich. Und schöne Dinge, die man irgendwie dadurch einfach verpasst. Ja. Ich wäre nie in einem schwulen Darkroom gelandet. Ich war nämlich mal in einem schwulen Darkroom, jawohl. Jetzt die Frage, wie viele angeblich rein schwule Darkrooms werden eigentlich tagtäglich subversiv unterwandert? Oh Gott, Gott, Gott. Ich mag mir das nicht vorstellen. Das war sehr interessant. Ich bin glücklicherweise schon einmal drumherum gekommen, einen Darkroom putzen zu müssen. Ich möchte mir auch nicht vorstellen, wie dieser Darkroom im Hellen ausgesehen hat. Aber das möchte man sich ja bei Darkrooms eigentlich nie vorstellen. Wenn man sie nicht putzt, muss man das auch wahrscheinlich nicht. Ja, das heißt gerade irgendwie, was weiß ich was, Feueralarm oder so. Das wäre allerdings nur ein lustiges Fotomotiv oder so. Feueralarm im Darkroom. Irgendwie so auf einmal Licht an und vielleicht sprüht es auch schon, gibt es auch noch irgendwelche. Wenn jemand irgendwie Künstlerin ist, bitte einmal umsetzen. Ich würde es auch gegen wenig Geld abkaufen. Aber nur wenig. Ja, nicht so viel. Na, aber ich finde, es macht schon, also ich merke schon, wenn ich so die Räumlichkeiten putze, die ich nun mal putze, dass ich sehr, sehr doll irgendwie, also dass ich meine eigene Vorstellung von Sexräumen schon sehr doll dann immer abgleicht mit so, wie schmutzig kann es da eigentlich werden? Sehr schmutzig. Sehr schmutzig. Es kann sehr schmutzig da werden. Und ich merke schon, dass ich also jetzt nicht so diesen, jetzt nenne ich das mal unschuldigen Blick auf so Sexspielräume habe, wenn ich da reingehe. Und die einfach so benutzen würde oder so. Ja. Ich glaube, so die Idee von Hygiene, Schmutzigkeit, was machen Leute außer mir in diesen Räumen, ist jetzt einfach irgendwie da. Du hast deine Unschuld verloren. Ich habe meine Unschuld verloren. Mist. Jetzt ist es passiert. Nie wieder unschuldig sitzt im Darkroom. Mist. Hast du denn jetzt Post-Schuld oder so? Also so, dass du damals irgendwie, dass du quasi Erfahrung hast, wo du jetzt im Nachhinein sagst, ach die Scheiße, wenn ich das damals gewusst hätte. Nee. Glücklicherweise nicht. Nein, ich glaube, da kann ich dann auch echt genug. Nee, ich glaube, so weit gehe ich dann nicht, dass ich denke, oh Gott, da wo ich irgendwie vor 3 Jahren da und da rumgelegen habe, wer weiß. Nein. Ich glaube, so schlimm ist es nicht. Ich bin jetzt mal so als Wasser holen. Marlene öffnet jetzt die Kühlschranktür, das unterste linke Gemüsefach und zaubert eine Alzewasserflasche. Aber das passt ja jetzt überhaupt nicht zu der grünen Becksflasche. Nee, überhaupt nicht, mir ist braun. Ja, aber es ist immerhin noch blau auch da drauf. Es ist aber auch rot drauf und weiß und gold und schwarz. Na gut, ich dachte, ich könnte das gerade noch durch irgendetwas retten. Was ist das denn eigentlich? Ist das dann das maskuline Bier? Ich habe hier gerade diese Bierflasche mit einem Feuerzeug geöffnet. Das liegt nur daran, dass du hier vorher so ein grünes Becks getrunken hast. Achso, deswegen kann ich das jetzt. Genau, deswegen kannst du das sofort inkorporiert. Die Katzen sind ja meine, sie müssen jetzt, genau. Jetzt spielen. Wie nett, und das geht auch direkt vor meinem Schoß los. Schön. Naja. Zweimal Cat-Content. Stöße. Musik? Musik? Sind wir schon so weit? Wir sind immerhin schon bei... Ja, 1:22. Oh ja, das ist ja schon ordentlich. Das ist eine schöne... Dann würde ich gerne nochmal irgendwie den... Das wollte ich so dringend irgendwie noch loswerden, dass wir ja von Franz Kaiser... Ja. Und den Spaßtrompeten. Wir sind nämlich jetzt berühmt, jawohl. Wir tauchen nämlich auf MySpace auf, ohne eine eigene MySpace-Seite zu haben. Großartig. Da haben uns nämlich Franz Kaiser und die Spaßtrompeten nochmal extra verlinkt. Die haben, deren Lied wir ja letztes Mal, Harmonie und Sonnenschein. Genau, und in den Zusammenhang wollte ich ja auch noch loswerden, dass sie in dem Erstkontakt sozusagen, als du mal sie angeschrieben hattest, dass wir irgendwie einen queeren Podcast machen und gerne das Lied irgendwie von ihnen reinpacken wollten, dass er dann als Antwort irgendwie auch zurückkam, dass sie zwar jetzt intern keine queeren Leute haben oder sowas oder irgendwie sich nicht queer verorten, aber dass es ansonsten eine coole Organisation finden oder dass sie die unsere Organisation cool finden. Ja, so. Ja. Ja, eine coole Organisation. Ja. Das ist auch neu. Eine coole Organisation. Ja, und sie fanden das offensichtlich so cool, dass sie uns tatsächlich auch nochmal auf ihrer MySpace-Seite in ihrem Blog erwähnt haben, was uns mit stolz geschwellter Brust durch die Gegend laufen lassen hat. Und laut kreischend. Ja, laut kreischend mit stolz geschwellter Brust. Ja, das vielen geht. Dank. Vielen Dank. Nein, das war sehr toll. Das wird dieses Mal wahrscheinlich nicht passieren. Nein, das wird dieses Mal nicht passieren. Wir haben nämlich gar nicht gefragt. Wir haben nicht gefragt. Ja, ist so total spannend. Ich weiß es nämlich nicht. Ja, Joko weiß es nicht, ich weiß es schon. Das ist natürlich total kongenial. Nein. Soll ich sagen? Ja. Also, ich habe mich vor einigen Tagen halt hingesetzt und überlegt. Und ich fange aber anders an. Ich dachte, irgendwas passend zum Herbst, zum grauen November. Nee, der November ist so schön. Ich ja, jetzt ist er gerade, jetzt ist er, jetzt waren die letzten Wochen waren sehr grau, jetzt ist es auch grau. Ein Herz für den November. Ja, ein Herz für den November, der jetzt gerade grau ist. Den grauen November. So, wir haben nicht die Ansage kaputt. Mach meine Ansage nicht kaputt, Entschuldigung. Ich verliere noch das Fädchen. Das Graue jetzt oder das Rote? Beides, beides. Gerade miteinander verwoben, wie das halt so ist. Ja, genau. Es ist ja immer, wir sind ja versucht, wahlweise entweder anzufragen oder einfach freie Musik zu finden oder Musik, die wir halt einfach so reinpacken können. Wir werden uns jetzt dem der Jahreszeit entsprechend in einen Graubereich begeben. Haha. und zwar mit einem Mashup oder auch Bastard Pop genannt, der da heißt Fade to Pretty Vacant. Ja. Das kenne ich ja. Ja, das kennst du, ja. und das Spannende ist halt daran, dass die Leute, die diese Mashups machen, also Songs ineinander mischen und damit sozusagen etwas Neues kreieren, ihre Sachen recht frei zur Verfügung stellen. Also das, was ich irgendwie auf die Schnelle mal nachgelesen habe, war schon so, ladet es euch runter, irgendwie kopiert es, macht irgendwas mit. Also ich glaube schon, dass es halt so, solange es jenseits von Kommerzialisierung ist, wo wir uns ja durchaus irgendwie mit bewegen, sondern dass dieses der Prozess, dass ungefragt diese Popsongs nehmen und ineinander mischen, dass sozusagen das der fragliche Punkt ist. Aber den Punkt, den ignoriere ich einfach großzügig gesagt, die Künstler, die das oder der Künstler, der das erstellt hat, hat es frei zur Verfügung gestellt und somit können wir es fröhlich hineinpacken. Hm. Ja, genau. Interpret oder Mischkünstler nennt sich Copycat. Und es sind diverse, in diesem Song sind diverse Bands vermischt. Nämlich? Nämlich, soll ich es jetzt doch sagen? Ja, bitte. Ja, bitte. Gut. Also, das ist nämlich schon eine ziemliche Leistung. Ist eine Leistung und eine ganz schöne Liste. Ich kann auch noch sagen, dass, wen es interessiert, wir werden natürlich auch Links machen, aber ihr findet das unter anderem auch in Compilations, die auch online dann downloadbar sind, frei. Ach, total vergessen. Ja. Für die pop-affinen Leute nämlich unter uns ist es einfach ganz toll, diese Mashups, die halt wirklich in Hülle und Fülle aus dem Internet zu ziehen sind. Wenn man mal so ein bisschen nachschaut, die sind untereinander total gut verlinkt, die sowas machen. Total gut vernetzt. Und mal sind sie nicht so gut oder fand ich nicht so sauber ineinander gemischt, aber manchmal ist es auch wirklich einfach sehr, sehr großartig und man kann hat ganz viel Freude daran. Ja. Wolltest du mal was sagen? Was? Ich? Du hattest gerade irgendwas an. Naja. Ja. Also diese Compilations heißen, es sind sogar ganze drei MOTY 2007, Stuck in the 80s und Best of Booty 07. Da kommt dieser Song drin vor. Ja, genau. Also das ist in all diesen Compilations kommt der Song vor. Ach so, genau. Was ich sagen wollte, wir setzen einfach die Links auf die Seite, oder? Ja, wir setzen ja. auf die Seite. Genau. Da drin befinden sich Visage, Sex Pistols, The Charlatans, Fun Loving Criminals und Null Vague. Yippie. Yippie. Na dann. Und dann wünsche ich frohes Hören. Bis zum Dezember. Genau. Erster Freitag im Dezember gibt's den nächsten Podcast. Viel Spaß beim Heitern, Scheitern. Genau. Und fröhliches Heitern, Scheitern. Tschüss. Tschüss. Hey, I got a new little something I'd like to lay on, y'all. est une chanson lointaine, sortant de derrière la poussière, espérant que la vie ne fût ceci.